Ja, herzlich willkommen bei Nerd Nerd Nerd, dem diskordianischen Schweinepodcast. Ich habe keine Ahnung, was das da gerade war. Ich musste irgendwie mich mal ordentlich durchschnäuben. Keine Ahnung. Dieses Wochenende aus einem aktuellen Anlass einfach nochmal eine Folge reingeschoben, was ich eigentlich gar nicht vorhatte. Aber die Themenlage ist einfach so üppig im Moment, dass ich gesagt habe, ich schiebe das jetzt nochmal dazwischen, weil ich eigentlich geplant habe, jetzt in der kommenden Woche, also in der Woche vom 1. Juni irgendwie so, und dann eben tatsächlich keine aktuelle Sendung zu produzieren, sondern eben dieses sogenannte DC Comics Wrap-Up endlich mal zu machen. Das wollte ich eigentlich dann auch eben entsprechend dieses Wochenende aufnehmen. Da ist mir dann aber die aktuelle Themenlage dazwischen gekommen. Los geht's dann auch direkt mit meinem ersten Thema, nämlich der Post von Panini, die ich bekommen habe. Das ist ganz witzig. Manchmal mache ich so den Briefkasten auf und habe dann tatsächlich Comics da drin, die ich gar nicht haben wollte. Das passiert gelegentlich mal. Und in dem Fall hatte ich Post von Panini eben, wie gesagt, und die haben mir das Avengers Age of Ultron Film Comic geschenkt, zukommen lassen, wie man das auch mal nennen möchte, ich weiß gar nicht, ein Rezensionsexemplar, sagt man ja immer so schön. Und ich möchte gleich mal ein bisschen provokativ einsteigen, weil ich so ein bisschen der Meinung bin, dass Comics zu Filmen grundsätzlich scheiße sind. Das ist so ein bisschen meine Meinung. Ich habe also bisher noch nie wirklich einen Comic gesehen, der dieses Muster, diese Regel in irgendeiner Art und Weise durchbrochen hat. Das trifft auf dieses Comic-Heft schon auch zu, allerdings in Einschränkungen. Die Ausstattung ist relativ üppig. Vom Inhalt her hat man, wie heißen die Hefte hier im Original? Warte mal eben gucken. Marvel's The Avengers 1 und 2 und dann im letzten Drittel noch Marvel's The Avengers Age of Ultron Prelude des Scattered Isle. Oder Scattered Isle, ich weiß gerade gar nicht, wie man das ausspricht. Die ersten zwei Hefte, also die ersten zwei Drittel des Heftes, sind sozusagen die Zusammenfassung des ersten Avengers-Films nochmal. Und das ist mittelgut gelöst. Ich habe auch mal geguckt, ob ich jemanden von den Kreativen kenne. Also den Autoren Will Corona Pilgrim kenne ich also tatsächlich jetzt nicht. Den Zeichner Joe Bennett dann allerdings schon bei den restlichen Namen. Muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich dann eben auch nichts mit anfangen, soll aber dem ganzen Heft keinen Abbruch tun. Die Story ist relativ abgehackt, sehr sprunghaft, sehr skizzenhaft, also es wirkt eigentlich eher wie so ein Storyboard oder ein grober Ablauf für den Film. Einzelne Bilder sind aus dem Film direkt übernommen, es ist also wirklich sehr, sehr klein gehackt und klein gestückelt, gibt aber noch ein Ich finde, es gibt einfach einen schönen Überblick über die Ereignisse des ersten Kinofilms. Also das ist es auf jeden Fall. Im hinteren Teil hat man dann ja, wie gesagt, die Vorgeschichte zu Age of Ultron. Das sind also Ereignisse, die man gar nicht gesehen hat in irgendwelchen Filmen oder in irgendwelchen One-Shots, sondern die sind also wirklich exklusiv für dieses Comic, weil ich das richtig verstanden habe. Und da bekommt man eben so die Entwicklung, die so zwischen dem ersten Avengers-Film und Age of Ultron passiert sind, hat dann zwischendurch eben auch noch die zeitliche Einteilung eben mit den restlichen Marvel-Filmen. Also man bekommt eben noch so kleinere Ausschnitte aus Winter Soldier geliefert, eben auch so die Ereignisse am Ende, dass dann eben S.H.I.E.L.D. untergeht und Hydra übernimmt. Es schlägt ein paar ganz nette Brücken tatsächlich vom ersten Avengers bis zum Anfang des zweiten Avengers-Filmes. Das ist ganz angenehm. Was diese Filmcomics oft einfach dann mit sich bringen, ist, dass die Figuren einfach nicht aussehen wie die Filmrollen oder wie die Schauspieler, die da drin eben unterwegs sind, sondern maximal so ähnlich oder, wie es in diesem Fall ist, eigentlich sogar noch eher wie die aktuellen Comic-Versionen. Also Captain America sieht hier auch tatsächlich aus wie Captain America aus dem Marvel-Universum, aus dem Comic-Universum. Und ich meine, jemanden so aussehen zu lassen wie Tony Stark ist nicht besonders schwer. Einfach nur eben dieses Gesichtsbärtchen da ins Bild malen und dann hast du jemanden. der eben aussieht wie Robert Downey Jr. Es gibt so ein, zwei Panels, da sehen sie ähnlich aus, aber im Grunde genommen hat man hier wahrscheinlich nicht die Rechte bekommen, um dann eben auch tatsächlich die Schauspieler abzubilden. Also eben Hawkeye sieht auch tatsächlich eher aus wie ein Comic-Hawkeye, als dass er aussieht wie Jeremy Renner. Ich weiß es nicht. Also ich habe, wie gesagt, so diese relativ strikte Meinung, dass Comics zu Filmen eigentlich immer Mist sind. Ich finde dieses Comic-Heft aber dann auf einer anderen Art doch wieder sehr gelungen, weil als der erste Avengers-Film oder auch der, ich weiß nicht, zweite oder dritte Batman-Film irgendwann mal im Kino war, wurde ich also regelmäßig angesprochen, Steffen, welche Comics kann ich lesen? Ich möchte jetzt Comics lesen. Und dann habe ich mich also relativ schwer getan, den Leuten also wirklich zu empfehlen, tief in die Kontinuität der jeweiligen Universen einzutauchen und habe denen meistens dann irgendwelche Sachen empfohlen, die ein bisschen außerhalb waren. Als damals der erste Avengers-Film über die Leinwand flimmerte, habe ich den Leuten also wirklich durch die Bank weg empfohlen, Avengers Assembled zu lesen. Das war meiner Meinung nach auch die richtigere Empfehlung, also die Leute dann in das normale Marvel-Universum dann zu entlassen, wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Und Avengers Assemble, damals noch von Brian Michael Bendis geschrieben, was fast zeitgleich zum Film auch von Panini rausgegeben wurde. Da haben sich die allermeisten auch wohlgefühlt. Ich habe die Serie damals selber gelesen, auch von Panini, bin dann aber ausgestiegen, ich glaube nach Heft 4, weil da damals in Amerika dann Kelly Sue DeConnick übernommen hat und ich dann gesagt habe, ich mag Kelly Sue DeConnick als Autorin nicht. Und zu dem Zeitpunkt hat dann Brian Michael Bendis die ganzen Avengers-Serien hinter sich gelassen und ist dann ja mit Marvel Now dann eben auf die ganzen X-Men-Titel gegangen und das war dann eben tatsächlich das Ergebnis davon, dass ich dann eben aus Avengers Assemble wieder raus bin. Dieses Comic-Heft erfüllt fast die gleiche Funktion, nämlich jemand, der wirklich hingeht und sagt, ich habe den Film gesehen, ich möchte einen Comic dazu lesen, der darf hier reingreifen, also der darf hier zugreifen, weil damit kann er sich mit dem Medium Comic vertraut machen. Ich habe zwar ein bisschen die Vermutung, dass dieses sehr sprunghafte und etwas ja kleingestückelte, was eben diese ersten zwei Drittel des Buches ausmacht, dass das für die Leute ein bisschen ein Problem ist, weil man muss den ersten Avengers-Film gesehen haben, um wirklich gänzlich verstehen zu können, was hier passiert. Den Eindruck habe ich schon. Allerdings wirklich dann auch dieses kleine Kapitel zu haben, was die beiden Filme verbindet, oder das ganze Universum vielleicht nochmal mit ein bisschen Hintergrundinformationen aufzufüllen, das ist schon relativ gut gelöst und das gefällt mir persönlich dann auch wieder sehr gut. Ich bin für dieses Heft nicht die Zielgruppe, weil ich wirklich wöchentlich, fast wöchentlich, ein bisschen versuche, das Marvel-Universum zu begleiten. Jetzt natürlich mit dem Start von Secret Wars noch intensiver als vorher. Ich bin vielleicht überhaupt nicht die Zielgruppe dafür, aber ich finde tatsächlich, dass das hier schon für einen Comic-Einsteiger ein okayer Start ist, weil jemanden dann wirklich mit einem knallharten Kontinuitäts-Avengers-Heft zu überfordern, wäre dann vielleicht einfach falsch. Trotz alledem bin ich immer noch der Meinung, dass Comics zu Filmen tatsächlich tendenziell nicht so gut sind. Und da bleibe ich einfach bei. Das hat auch dieses Heft nicht geändert. Man muss einfach mal gucken, ob man sich da wirklich angesprochen fühlt als Hardcore-Comic-Fan oder eben nicht. Genau. Dann noch ein Rezensionsexemplar, was ich in dieser Woche bekommen habe. Also diese Woche hat sich das tatsächlich gehäuft. Und zwar habe ich in dieser Woche bekommen die neue, demnächst erscheinende Nummer 190 von U-Comics. Das hat mich sehr überrascht, weil ich das Gefühl hatte, dass die 189 gerade erst erschienen war. Vielleicht habe ich es einfach auch nur wahrgenommen. Boing. Das war die mit Godzilla vorne drauf. Jetzt gibt es eben aktuell Nummer 190 und ich habe sie dann wahrscheinlich mal wieder ein bisschen früher bekommen, um darüber zu sprechen. Das ist meine erste moderne U-Comics-Ausgabe. Ich kenne ein paar ältere von früher, hatte also auch als Jugendlicher schon mal ein paar von diesen U-Comics in der Hand und war ein bisschen geschockt von der Explizität, ist das ein Wort? Ich glaube, weiß nicht. Also eben von der Härte, sage ich jetzt mal als Kind natürlich. Das schockt mich jetzt natürlich als erwachsener Mensch von ziemlich genau 30 Jahren inzwischen nicht mehr. Mich hat überrascht das Format, also dass es tatsächlich heute immer noch in diesem großen Magazinformat ist. Ist ein gigantischer Umfang, also das ist ein richtig dickes Heft. Kostet 6,90 € in dem Fall und ist vollgepackt mit kleinen Geschichten, Fortsetzungsgeschichten, dann aber auch so neue Episoden von bekannten Figuren, also eben auch, muss ich mal eben gucken, also eben auch Sammy und Icky sind wieder mit dabei, die beiden Gangster hätte ich also fast gesagt, ne? Also genau, die haben es hier mit einem Gartenreiniger zu tun, der mit einem Laubgebläser unterwegs ist. Das ist ein ziemlich netter und schon auch irgendwo berührender Kommentar so ein bisschen auf die Art, wie wir in Deutschland mit Migranten umgehen. Das war jetzt nicht so pointiert, wie es der Gratis-Comic-Tag-Beitrag war mit den beiden Figuren. Zwei andere Beiträge möchte ich mal gezielt herauspicken. Das eine ist Cliff Steele in Mumiens. Sie wickeln dich ein. Das Ganze ist aufgebaut in Form eines Videotapes, also als würde man eben tatsächlich einen Videofilm gucken. Man hat also 15 Panels auf der Seite und verfolgt das Ganze so ein bisschen wie ein Videofilm. Da wird zwischendurch auch mal vorgespult, was ganz witzig ist. Also das ist richtig großartig und dann ist das wirklich so ein 80er-Jahre-Actionfilm, wo Christopher Walken die Rolle von Doc Brown spielt sozusagen. Und das ist so unglaublich witzig. Also ich habe mich schon lange beim Comic-Lesen nicht mehr so beömmelt wie hier. Das ist sehr lang auch. Und dann direkt im Anschluss diese Geschichte Mac and Mock, die Hexe mit ihrer Katze. Da habe ich im Vorfeld schon mal was drüber gelesen, nämlich der erste Band oder ein relativ großer Sammelband muss da wohl im Avant Verlag erschienen sein und ist vom Feuilleton wohl nicht besonders positiv aufgenommen worden, irgendwie so als sehr pubertär und infantil und sehr geschmacklos. Tatsächlich finde ich das hier, also das ist richtig, richtig großartig. Also die Hexe und ihre Katze, die kiffen sich erstmal ein und verstehen dann irgendwie eine Situation komplett falsch. Versuchen dann irgendwie immer wieder, fast wie in so einem etwas verlangsamten Tom und Jerry Cartoon, immer wieder an dem gleichen Sicherheitsmann vorbeizukommen, der sie aber immer wieder abweist. Und die Pointe der ganzen Geschichte ist halt, dass die Hexe den Typen mit einem Becher Katzenpisse abschüttet oder beschüttet praktisch. Und das ist so dadaistisch, das ist so großartig, das ist so total so, das ist einfach so, ja, ist halt alles egal, passt schon, so, wir sind halt bekifft, bla, ne, und machen irgendeinen Scheiß und das ist richtig großartig. Genau, das hat mir richtig großen Spaß gemacht. Auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Ich würde U-Comics öfter kaufen, wenn es mein Budget zuließe. Das habe ich in der Vergangenheit auch schon mal gesagt. Mein Budget lässt das leider nicht zu, mir einmal im Vierteljahr ein 7-Euro-Comic-Magazin zu holen, weil das einfach auch davon tatsächlich aufgefressen wurde bisher, dass ich immer quartalsweise das Retro-Magazin bekommen habe. Das kriege ich jetzt nicht mehr. Jetzt wäre das Geld eigentlich frei. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob ich mir nicht die Return abonniere. Deswegen, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Das ist ganz, ganz großartig gezeichnet, toll geschrieben. Da ist ein ganz, ganz, ganz, ganz interessanter Bericht über die Satire-Szene in der Türkei drin. Was also einen ganz interessanten Blick auf diesen, ja, also in meinem Kopf zumindest, schwarzen Fleck auf der Comic-Landschaft bietet. Das ist also wirklich interessant, wo man auch mal sieht, so, wie hat sich das entwickelt, woher kommt die Szene, eben so ein bisschen als Kommentar auf Charlie Hebdo auch zu sehen. Ich weiß nicht, wann der Artikel geschrieben worden ist. Das kann ja je nach Redaktionsschluss für dieses Heft schon ein bisschen zurückliegen. Allerdings behauptet der Autor Gerhard Förster am Ende noch in einem Kommentar zu Miss Marvel, der ersten, eigentlich ist es ja noch nicht mal die erste muslimische Superheldin. Es gibt bei DC schon länger Simon Bass, der ist eben auch Moslem. Und meinte, dass er vor Kamala Khan tatsächlich dabei war. Aber in jedem Fall ist es die erste Muslima. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig. Aber Gerhard Förster behauptet hier, dass Miss Marvel in Deutschland noch gar nicht erhältlich ist. Wie gesagt, ich weiß nicht, bis wann das Heft fertig gewesen ist. Oder bis wann der Artikel tatsächlich fertig gewesen ist. Hier steht auch im September. Das heißt, er hat den Artikel wahrscheinlich schon irgendwann im letzten Jahr geschrieben. Inzwischen ist Miss Marvel erschienen auf Deutsch, nämlich, ich glaube, im März bei Panini. Ist für mich auch definitiv eine Leseempfehlung wert für einen wirklich sehr guten, sehr andersartigen Superhelden-Comic, sehr modern und sehr zeitgemäß. Da auf jeden Fall auch nochmal eine Leseempfehlung als kleine Korrektur für Herrn Förster. Ansonsten ist das auch wirklich ein extrem interessanter Artikel. Daneben gibt es noch ein Interview mit Ralf König. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ralf König ist momentan in meiner Aufmerksamkeit einfach wieder ganz oben, weil der einen Comic gezeichnet hat namens Barry Hoden, was ja eine Parodie auf Perry Rodan ist. Und das ist einfach nur so dermaßen episch. Ralf König eben auch verantwortlich, ich glaube, für das Kondom des Grauens und den bewegten Mann und auch so ein paar andere Dinge. Und ist so, ich habe damals auch dieses Schwulix, kam glaube ich auch von ihm, ich bin mir gerade unsicher, der eben auch so den schwulen Comic in Deutschland in Anführungszeichen salonfähig gemacht hat. Dieses Wort salonfähig ist so unfassbar blöd, aber im Grunde genommen, weiß ich nicht, wenn ich einen schwulen Comiczeichner nennen müsste, dann würde mir wahrscheinlich auch wirklich nur Ralf König einfallen. Aber der ist eben dafür dann eben umso besonderer. Gut, wie gesagt, hier auch eine Leseempfehlung View Comics. Ich habe jetzt gerade nicht rausgeguckt, wann es erscheint. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da auf jeden Fall mal eben reingucken. Dann habe ich noch einen kleinen Nachtrag zum Gratis-Comic-Tag, nämlich auch noch aus diesem Jahr von Lewis Trondheim, nämlich Ralf Ascham, ich weiß es nicht. Das ist hier in dem Fall der erste Band, Belügt man jene, die man liebt. Das Cover war mir aufgefallen im Flyer vom Gratis-Comic-Tag und ich wollte eigentlich das Kreuzchen machen. Ich weiß nicht, warum ich das Kreuzchen nicht gemacht habe. Als ich dann hinterher meine Vorbestellung, meine Reservierung dann am Gratis-Comic-Tag in Händen hielt, habe ich mich auch gewundert, warum ich dieses Heft nicht mit angekreuzt hatte. Ich wusste gar nichts darüber, das war mir also komplett neu. Ich wusste vorher eben auch nicht, wer Lewis Trondheim ist. Jetzt weiß ich es. Der hat dieses, Gott, das ist hinten auch drin, oh Gott, ich kann mir aber überhaupt nichts merken, ey, das ist so faszinierend. Genau, dieses Donjon gemacht. Worum geht's in Ralf Ascham? Ich möchte es eigentlich Ralf Ascham aussprechen, aber ich weiß es nicht, wie es vom Autor gemeint ist. Es geht erstmal um anthropomorphe Tiere, also man hat hier wirklich eine Ente, einen Tiger und, weiß ich nicht, Hasen und Vögel, so ein bisschen. Erinnert mich das Setting auch an die TV-Serie, ich weiß nicht, wer das noch kennt, Sauerkraut. Das war damals von Helmer Heine, dem Erfinder von Tabaluga, der hat dann in den 90ern irgendwann so diese gesellschaftskritische Trickserie Sauerkraut gemacht und da war im Prinzip so genau das gleiche Setting an Charakteren da. Zeitlich ist das Ganze aber so ein bisschen in so einer Fantasy-Welt angesiedelt, sehr mittelalterlich, eben keine moderne praktisch. So würde ich das schon mal eher bezeichnen und dann eben mit Monstern und riesigen Fledermauswesen und so weiter und so fort. Und Ralf ist eine Ente und diese Ente ist blau. Und also im Gegensatz zu allen anderen Enten, die hier gezeigt werden, seinem Vater beispielsweise. Ralf ist wie gesagt bläulich gefärbt und scheint irgendwie so eine Art Auserwählter zu sein. Das wird hier noch gar nicht so direkt klar. Der hat auch irgendwelche Kräfte, kann eben erkennen, ob seine bekannte Claire, die ihm so ein bisschen hinterherstellt, schwanger ist oder nicht und sie hat auf jeden Fall auch so ein bisschen eine Schwärmerei für ihn über, möchte ihn küssen und er hat eigentlich gar nicht so einen Bock drauf und wehrt sich auch wirklich mit Fäusten dagegen, was ich ein bisschen heftig fand, aber mein Gott. Ist auch so ein bisschen geächtet im Dorf, weil er einfach dieser Rolle des Auserwählten nicht wirklich nachkommt und wird dann auch verstoßen und sagt dann, nee, komm, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und nach kommt dann eben noch so ein dunkles Geheimnis seiner Vergangenheit ans Licht, weil er einem Geist aus der Vergangenheit tatsächlich sogar begegnet. Das ist wahnsinnig verrückt. Also ich habe lange schon lange nicht mehr so ein abgedrehtes Comic gelesen. Habe mich so von der Dynamik und auch so von der Art, wie es gezeichnet ist, ein bisschen an Ariol erinnert. Obwohl es hier ein bisschen feiner ist, ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist ein bisschen nicht so grob und nicht so kindisch und nicht so großflächig wie Ariol, aber so eben von den Charakteren, von diesen tierischen Charakteren ist das ein bisschen wie Ariol. Sogar gab es jetzt auch tatsächlich in diesem Jahr zum Gratis-Comic-Tag ein Heft. Auch eine große Leseempfehlung. Also heute schmeiße ich aber eine Leseempfehlung um mich, das ist nicht mehr feierlich. Die Story ist also wirklich sehr schnell erzählt und teilweise geschehen Dinge wirklich vom einen Panel ins nächste und man muss wirklich aufpassen, das alles mitzubekommen, weil teilweise kriegt man die Sachen nicht im Text geliefert, also da wird dann auf der Textebene nicht nochmal drauf hingewiesen, sondern du musst diesen Moment, wo was passiert, wirklich mitkriegen, ansonsten wunderst du dich zwei Panels weiter, Moment, woher kommt das jetzt auf einmal, jetzt habe ich nicht kommen sehen und dann musste ich also in zwei, drei Fällen wirklich kurz zurückblättern und gucken, okay, wo ist das jetzt passiert, wo ist diese Veränderung in diesem Charakter jetzt tatsächlich auch passiert, weil Ralf ist irgendwann nicht mehr der Einzige, soweit möchte ich das spoilern, nicht mehr der einzige Auserwählte mit dieser farblichen Markierung. Der Ton ist relativ frei Schnauze, also die fluchen hier auch ein bisschen und beschimpfen sich gegenseitig, das ist manchmal auch ein bisschen fies. Ralf wird dann irgendwann zur Strafe ins Schweinegehege praktisch gesteckt und liegt da in der Schweinescheiße und lässt sich dann irgendwann, weil er irgendwas zu entscheiden hat, ablecken. Nach dem Motto, wer mich ableckt, kriegt meine Stimme. Und das ist natürlich so ein bisschen so, aber das ist einfach auch so dieser Humor in dieser Geschichte, der ist der das natürlich dann auch durchaus transportieren kann. Wenn ich das richtig sehe, gibt es jetzt schon, jetzt aktuell fünf Bände davon. Hier ist also komplett der erste Band abgedruckt. Es gibt fünf Bände und der sechste Band erscheint schon im August. Ich weiß nicht, also hier spiele ich wirklich mit dem Gedanken, mir wenigstens mal den zweiten Band zu holen, ob die Story dann da auch interessant weitererzählt wird. Erschienen ist das bei Reprodukt, das muss ich noch dazu sagen. Und wie gesagt, hier die Gratis-Comic-Tag-Ausgabe und eine totale Empfehlung meinerseits. Daran anschließend habe ich noch ein Thema mitgebracht. Wir hatten uns da die Tage zufälligerweise bei Twitter drüber unterhalten und wir haben uns darüber unterhalten, wie das eben bei YouTube läuft, dass die ganzen Kiddies, die da eben ihre Videos machen, eigentlich den ganzen Kram, den sie da vorstellen, ja zugeschickt bekommen. Und ich selber habe in der deutschen Comic-Podcaster-Landschaft immer so ein bisschen das Problem zu durchschauen, welches Comic, was da vorgestellt wird, ist jetzt wirklich selber gekauft oder ist vom Verlag zugeschickt worden. Ich habe eine ganz klare Richtlinie für mich klar gemacht, sollte das großartige Happening passieren und ein Comic-Verlag wie in diesem Fall schickt mir ein Comic-Heft zu, um mich darüber reden zu lassen, dann würde ich das in jedem Fall dazu sagen. Einfach weil ich das Gefühl hätte, ja, ich sag mal so, meine eigene Integrität dabei zu verlieren, wenn ich dann nicht ehrlich darüber bin und nicht ehrlich sage, was ich da also wirklich drüber empfinde und wie ich das selber jetzt dieses Comic-Heft wahrgenommen habe. Ich könnte nachts nicht ruhig schlafen, wenn ich das nicht genauso besprechen würde. Und würde ich ein Heft zugeschickt bekommen, was mir also überhaupt nicht gefallen hat, dann würde ich das ganz genauso auch eben entsprechend sagen. Ich möchte ein bisschen an die anderen Comic-Blogs und Comic-Podcasts vielleicht ein bisschen appellieren, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass gerade die Seiten oder Podcasts, die ein Stück weit darauf angewiesen sind, eben auch diese Rezensionsexemplare zu bekommen, in so einer Art Stockholm-Syndrom tatsächlich verfallen sind und gar nicht in der Lage sind zu abstrahieren, so ist es jetzt wirklich gut oder nicht, denn das ist reine Psychologie. In der Sekunde, wo man etwas zugeschickt bekommt, um darüber zu sprechen, findet man es eben dadurch, dass es ein Geschenk ist, automatisch unbewusst besser. Das ist reine Psychologie, da kann sich kein Mensch verschützen. Ich würde mir gelegentlich ein bisschen mehr Transparenz wünschen, also dass man vielleicht eben anmerkt, ich habe es vom Verlag bekommen in dem Fall, das ist ein Rezensionsexemplar, ich darf darüber reden, denn das tut nicht weh, auch zu sagen, der Verlag hat das Vertrauen in mich, dieses Produkt so zu bewerben, dass ich unter Umständen förderlich für den Verkauf dieses Produktes bin. Denn wir Comic-Podcaster, wir Comic-Blogger, wir sind Multiplikatoren. Wir sind unter Umständen das Zünglein an der Waage, was einen unentschlossenen Comic-Leser dazu bewegt, ein Comic-Heft zu kaufen oder eben auch nicht. Und das darf man eben nicht außer Acht lassen, dass wir unter Umständen diejenigen sind, die diese Empfehlung aussprechen, die da eben am Ende des Tages die Leute dazu ermuntert, eben diese Comic-Hefte dann tatsächlich sich ins Regal zu stellen oder im Comic-Shop dann eben da auch zuzugreifen. Oh, ich habe mal was gehört, ich greife da mal zu. Und ich finde, wir sollten dann auch fair sein, den Kopf dafür hinzuhalten, wenn es den Leuten nicht gefallen hat und dann auch wirklich zu sagen, ja, okay, das ist mein eigener persönlicher Geschmack. Das, was ich hier bei Nerd mache, ist genau das. Ich präsentiere die Dinge, die ich sowieso lese. Und natürlich freue ich mich, wenn ich was umsonst bekomme, weil dieses Avengers-Heft, das hätte jetzt 6 Euro gekostet, wenn ich mir das gekauft hätte. Worauf ich einfach hinweisen möchte, ist, dass wir dann wenigstens so fair sind und sagen, so, wir haben das jetzt bekommen vom Verlag, ne? Und das ist dann ja auch immer so eine indirekte Aufforderung, redet mal darüber. Ne? In dem Umschlag war kein Brief, hier bitte ein Rezensionsexemplar für dich, wir würden uns freuen, wenn du darüber mal ein paar Worte verlierst. Das gleiche letzte Woche oder vor ein paar Wochen eben mit Steff Murschatz, der hat mir das also wirklich unkommentiert zugeschickt, hier bitte. Ich hätte auch sagen können, ach danke Steff Murschatz für die schöne Post, ne? Ich leg's an meine Comicsammlung und freue mich darüber. Nein, ich habe ganz klipp und klar gesagt, die haben mir das eine Woche vorher zugeschickt, dann sage ich auch was darüber. Und wenn das Mist gewesen wäre, hätte ich das auch gesagt. Ganz klipp und klar. Nur, dass dieses Free Comic Book der Heft oder dieses gratis Comic Tag Heft von New Comics, das war eben kein Mist, sondern das war wirklich so großartig. Ne? Und insofern möchte ich da einfach so ein bisschen auch an die Integrität der restlichen Comic-Blogger und Comic-Podcaster appellieren. Macht kenntlich, dass es in Anführungszeichen ein geschenktes Comic-Heft ist, damit der Leser im Zweifelsfall einfach unterscheiden kann, hat der Autor das sich jetzt aus eigener Motivation gekauft, was ja natürlich auch sein kann und wahrscheinlich in den allermeisten Fällen, zumindest bei den kleineren privaten Blogs, auch definitiv so ist, oder hat derjenige das als Rezensionsexemplar vom Verlag bekommen, einfach damit man weiß, ja, mit was für Vorzeichen man hier tatsächlich in diese Review reingeht. Denn da können wir uns nicht vor schützen. Das ist reine Psychologie, diese Aufwertung im Kopf, die findet statt, weil es ein Geschenk ist. Und ich glaube, liebe PR-Agenturen bei den etwas größeren Verlagen, dass da natürlich auch ein bisschen drauf spekuliert wird, dass man das dann ein bisschen besser bewertet, als das vielleicht ist. Wie gesagt, wenn ich keinen Bock gehabt hätte, über dieses Comic-Heft zu reden, hätte ich das auch nicht gemacht. Ich möchte noch ein paar Worte verlieren zu Convergence Nummer 7, rausgekommen eben bei DC Comics jetzt in der vergangenen Woche. Ja, das ist der 7. Teil von 8. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Nein, Quatsch. Tatsächlich ist dieses Heft ganz interessant gelöst, weil es nochmal stärker auf Universe Designate Zero eingeht. Tatsächlich die Justice League und ein paar andere Charaktere nochmal im Kampf gegen die Folgen dieses Crossovers tatsächlich zeigt. Dann hinterher geht es dann tatsächlich wieder zurück auf diesen Telos-Planeten. Telos kommt dann auch wieder zurück. Deimos wird besiegt. Die ganze Realität droht zusammenzubrechen. Ich bin höchst gespannt auf das Finale nächste Woche oder ja, jetzt kommenden Mittwoch, muss man ja schon fast sagen, was da tatsächlich dann unter Umständen sogar an Folgen für das restliche DC-Universum überbleibt. Ich hätte nicht gedacht tatsächlich, dass das DC-Universum, also das Erde-Null-Universum tatsächlich so stark in dieses Event tatsächlich einbezogen wird. Also das hat mich wirklich sehr überrascht und auch positiv überrascht. Man hat auch wieder diesen einen Moment, wenn dann so das Multiverse oder die Hyper-Time seine Helden verschluckt und Superman, Supergirl und John Jones, also den Martian Manhunter, dann tatsächlich in verschiedenen Iterationen zeigt. Das sind immer so die Momente, die ich liebe. Normalerweise ist es eigentlich Hawkman, dem sowas passiert, weil Hawkman ja auch zu den Charakteren gehört, die über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder rebootet und geretconnt wurde. Das ist Hawkman tatsächlich auch in Futures End kurz passiert, als er dann gegen diesen monströsen Galactus-artigen Brainiac kurz angetreten ist, dass man dann so ein verschwommenes Bild, so ein Schatten hinter ihm sah, eben mit den verschiedenen vorherigen Iterationen, einmal Golden Age, dann Silver Age, dann irgendwie nochmal so Bronze Age oder so 2000er Jahre Hawkman und dann eben den aktuellen New 52 Hawkman dann eben vorne gesehen hat. Das passiert dem also regelmäßig, dass ihm in der Crisis passiert, dass es ihm in der Zero Hour passiert. Ich meine auch in der Infinite Crisis, dass es da eben auch so einen Moment gegeben hat. Das ist fast schon so ein Running Gag. Und jetzt hat man das eben tatsächlich auch mit Superman, Supergirl und John Jones mal gesehen. Das war ganz faszinierend. Vor allem in einem aktuellen Comic auch nochmal Electric Blue Superman zu sehen, also eben diesen blauen Strom Superman dann nochmal sehen zu können. Das war schon ganz witzig. Ganz ehrlich gesagt bin ich aber froh, dass Convergence nächste Woche zu Ende geht. Nächste Woche kommt dann, glaube ich, auch nochmal das Booster Gold Heft raus, was ich leider immer noch nicht vorliegen habe, weil ich meine Comic-Lieferung vom Comic Room Hamburg halt immer noch nicht bekommen habe. Ne? Und das ist halt super ärgerlich, aber da kann ich halt auch erst dann drüber reden, wenn es soweit ist. Guti, dann soll das zu dem Thema gewesen sein und ich gehe weiter nach Secret Wars 2. Ich habe mit mehreren Leuten tatsächlich darüber geredet, wie die dieses Heft fanden und es ist noch sehr losgelöst veröffentlicht worden zu den anderen Veröffentlichungen. Also in der Woche gab es, glaube ich, keine weiteren Secret Wars Hefte und die Leute haben sich also durch die Bank weg beschwert, dass die das Heft doof fanden und ich habe es gelesen gehabt dann irgendwann und ich fand es echt großartig. Also ich habe das gelesen, ich musste es auch ein zweites Mal lesen, um es ganz zu erfassen und habe dann auf jeden Fall auch mehr Hinweise mitbekommen. Und was in diesem Heft gemacht wird, ist ein ganz interessanter Trick. Normalerweise zerbricht ein Universum und so Crisis on Infinite Earth, da ist es so gewesen, da ist das Universum nach und nach zerbrochen und die Helden sind dann eben mit den Folgen direkt konfrontiert worden. Das hat man hier nicht, sondern in Heft 1, nochmal zur Erinnerung, ist ja das 616 und das 1610er, also das normale Marvel-Universum und eben das ultimative Marvel-Universum komplett zerstört worden. Und jetzt hätte man hingehen können hätte eben die Charaktere, die das in Anführungszeichen überlebt haben, auf Battleworld landen lassen können und die diese Welt entdecken lassen können. Was man stattdessen gemacht hat, ist, das Pferd von hinten aufzuzäumen und die Welt zu zeigen, die Figuren zu zeigen, die in dieser Welt agieren, eben Doom, den Sheriff Strange, also alles irgendwie so Abwandlung bekannter Figuren, die einem so vage bekannt vorkommen, also wie so ein Déjà-vu kommen diese Figuren einem bekannt vor, aber es ist ganz anders und irgendwie sehr strange und das ist eben so die Future Foundation, die Kids aus der Future Foundation sind da, Dragon Man sieht ganz anders aus, Strange ist so eine totalitäre Figur, die einfach sehr absolut die Befehle von diesem Doom-Gott ausführt, oder Gott Doom, wie er hier genannt wird. Das Ganze ist eine sehr martialische Gesellschaft, die in Regionen aufgeteilt ist. Jede Region hat seinen Baron und alles sehr hierarchisch und schon sehr, wie soll ich das sagen, sehr wie so eine ausgelagerte Monarchie. Da gibt's garantiert auch noch einen extra Begriff für, den ich jetzt gerade nicht kenne. Und erst zum Schluss holt man dann tatsächlich die Cabal, also eben Thanos, Maximus, Namor, jetzt hätte ich gerade beinahe Aquaman gesagt, Black Swan und wie sie alle heißen, die holt man dann tatsächlich erst am Ende des Heftes dazu, um den Bezug zum vorherigen Universum so ein bisschen herzustellen und dann auch tatsächlich bekannte Bezugspersonen dahin hinzubringen. Teilweise wurde es kritisiert als Werbung für die Tie-Ins. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, ich teile die Meinung nicht. Weil im Gegenteil wurde eigentlich so ein bisschen die Geografie gezeigt, was eben auch dieses Shield ist, eben diese große Mauer, die praktisch die normale Battleworld Welt von der Welt der Zombies und der Monster praktisch abgrenzt und das ist das sozusagen so ein bisschen so dieses Derby Dragons sozusagen und alles, was darüber hinausgeht, ist eigentlich, also wenn man da landet, ist man eigentlich bestraft worden. Das passiert einem Captain Britain hier, es gibt also auch mehrere Captain Britons hier. Dann wurde kritisiert, was ist das mit den ganzen Tors, ne? Warum gibt es hier so viele Tors und gibt es im Prinzip aus jeder Region gibt es praktisch einen Tor, der dann eben zu einem Polizisten wird. Also die Tors sind hier nichts anderes als die Polizisten von Battleworld. Das war aber insofern auch von vornherein klar. Das wurde eben tatsächlich auch schon in dieser Zeitung, sage ich jetzt mal, bekannt gegeben, so dieses Bulletin, das war wirklich aufgebaut wie so eine schöne kleine Zeitung. Das hat sich Max dann leider unter die Nägel gerissen bei uns im Comicshop. Also eben auch mit diesem Papier, so ein bisschen wie diese Comicbook-News, die es früher immer gab, mit den ganzen Veröffentlichungen. Ich weiß gar nicht, wie das noch hieß. Auf jeden Fall auch dieses Tabloid-Format, was man so ausklappen konnte. Ich habe davon eine hier irgendwo rumfliegen. Also mir hat Secret Wars Nummer 2 wahnsinnig gut gefallen und das wirklich auch nach dem zweiten Lesen. Einfach eben durch diese verschobene Erzählweise, es wäre sonst normalerweise anders erzählt worden, man hätte das vielleicht sicher auf sicher spielen können und hätte sagen können, okay, wir setzen jetzt hier, keine Ahnung, die Avengers hin, die es überlebt haben. Nee, man hat es also wirklich aus der anderen Perspektive gezeigt und meiner Meinung nach war das wesentlich eindrucksvoller und hat für mich besser funktioniert als eben die normale Erzählweise, das aus der Sicht eines Avengers oder eines Captain Americas zu erzählen beispielsweise. Captain America hingegen treffen wir dann wieder in Planet Hulk. Planet Hulk ist eben auch ein Abschnitt in Battleworld, da leben halt die Hulks. Man wundert sich ein bisschen, weil da ist ein so ein ganz zerrupfter und abgehalfteter Captain America unterwegs, der mit einem riesigen roten gestachelten Dinosaurier T-Rex durch die Gegend rennt und hups, den kennt man doch irgendwo her. Ja, das ist Jack Kirby's Devil Dinosaur. Das ist also wirklich eine der Serien, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, einfach weil ich so ein unfassbarer Devil Dinosaur-Fan bin. Ich liebe die Original-Comics von Jack Kirby, die sind so komplett schräg und verwirrt und Devil Dinosaur ist einfach so unfassbar großartig, auch in diesem Heft, ist sozusagen Captain America's Reittier und irgendwie scheint es sich Captain America zur Aufgabe gemacht zu haben, hier gegen die Hulks anzutreten. Und hier war es so ein bisschen der Fall, dass ich mich gewundert habe, okay, wie kann das eigentlich sein, dass da irgendwie ein ganzes Dorf, eine ganze Siedlung nur mit Hulks tatsächlich unterwegs ist. Ist das immer der gleiche Hulk? Sind das alternative Versionen von Bruce Banner? Wie hängt das zusammen? Ja, und da hat dann aber auch gleich noch das Backup in dieser Geschichte, Abhilfe geschaffen. Da wird dann auch noch erklärt, wie diese Welt um die Hulks eben tatsächlich entstanden ist. Nämlich, das war einfach nur ein Laborunfall oder ein kleiner Chemieunfall, der da passiert ist, und so eine ganze Stadt ist praktisch mit so einem, mit Gammastrahlung und in dieser Gamma-Bombe dann eben zu Hulks geworden, und war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Comic. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich gelesen Spider-Verse. Da hatte ich mit Virtual Native drüber geredet, der fand die Zeichnung von Ara Yujo, von dem Zeichner, eben verhältnismäßig hässlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, die Zeichnungen sind auch nicht unbedingt nur schön, sondern der Stil, den Ara Yujo heißt der, glaube ich, das muss man sehr komisch aussprechen, der ist sehr ungewöhnlich und nicht unbedingt als easy to the eye zu bezeichnen. Ich mag den Stil aber, ich mochte ihn damals in Avengers AI schon sehr gerne. Der hat auch ein paar Hefte gezeichnet, so Fill-in-Issues bei Inhuman von Charles Soule. Hier ist eine Fliege, geh weg, stirb, stirb Fliege, stirb! So, und von Charles Soule eben da gezeichnet, und man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Er hat also der Virtual Native hat dann auch ein Panel dann eben ganz klar ausgemacht, was wirklich komplett misslungen war, und das ist auch nicht anders zu reden. Ich rede erstmal darüber, wie dieses Heft aufgebaut ist. Man hat so die Sicht von Gwen Stacy, also Spider-Gwen praktisch, oder Spider-Woman, wie man ja eigentlich sagen muss, aus ihrem Universum. Und sie, ja, will so ein bisschen hinter das Geheimnis kommen von Oscorp und wie das alles zusammenhängt. Das ganze Setting ist sehr, ja, so klassische Spider-Man-Welt, also eben auch mit Norman Osborn. Dann wird, jetzt habe ich den Namen von dem Mädchen vergessen. Ich und meinen Namen. Liz Allen wird erwähnt, genau, die kannte ich also wirklich nur aus den klassischen Spider-Man-Comics oder eben entsprechend aus Spectacular Spider-Man, wo sie ja auch eine relativ große Rolle hat. Die wird hier eben kurz erwähnt, und ja, Gwen Stacy sagt eben so, ja, irgendwie ist hier was nicht richtig, und wieso kann ich mich an was erinnern? Es ist alles so vage. Dann treffen sich verschiedene Spider-Man, Peter Parker, der indische Spider-Man auf jeden Fall, der ist wieder mit dabei, dann Spider-UK, irgendwas Braddock oder irgendwie sowas, die heißen ja alle so, ist wieder mit dabei, und glaube auch Anya, also eben, ich glaube, die originale zweite Spider-Woman, die man, glaube ich, im ersten Secret Wars auch schon gesehen hat, die ist wieder mit dabei, und natürlich auch Peter Parker, den man hier natürlich auch wieder rumhüpfen sieht, oder irgendein Peter Parker, das habe ich sowieso nicht verstanden, so viele verschiedene Personen auf einmal, sind das alles alternative Versionen, wahrscheinlich ist das genauso verwirrend wie bei Convergence, wo man ja auch die gleichen Superhelden hat, nur aus verschiedenen Zeitaltern. Hier ist es aber gar nicht so klar. Mal gucken. Und am Ende findet sie halt eben raus, es gibt ein schreckliches Geheimnis um Spider-Ham. Mehr kann ich nicht sagen. Und im Backup gibt es noch eine ziemlich coole Spider-Ham-Geschichte. Auf jeden Fall hat dieses Heft einen großartigen Spider-Ham-Bonus, und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ansonsten verrate ich zu viel. Die Zeichnungen von Araujo sind anstrengend, würde ich schon sagen, oder zumindest gewöhnungsbedürftig. Hat man sich an seinen Stil aber gewöhnt, wird man dadurch auch durchaus ein bisschen belohnt, weil es ist einfach nicht dieser Stierpflege, es ist einfach nicht dieser 0815 Superhelden Zeichenkram, sondern es ist schon ein bisschen was mehr. Dann geht's weiter mit Battle World, und Battle World ist so die Anthologieserie, wo so so kleine Kapitel eben über Battle World gezeigt werden. Man bekommt so ein bisschen Eindruck davon, wie Battle World funktioniert. Das gefällt mir sehr gut. Mein Highlight in dem Heft ist also tatsächlich die MODOK-Geschichte, wo MODOK einfach ganz, ganz viele alternative Versionen von sich selber zusammenruft, um dann praktisch Doom abzulösen, die Nachfolge als Gott dann eben anzutreten. Und das ist so mein Highlight. Die andere Geschichte ist auch nicht übel, die mit dem Punisher, Strange Punisher Mix. Das ist so, glaube ich, der Spaß, den Secret Wars hier auch tatsächlich dann macht, weil man eben so ganz verrückte und abgedrehte Konzepte, Stippfliege, dann eben tatsächlich nutzen kann. Als letztes habe ich hier noch Deadpools Secret Wars, davon eben auch die erste Ausgabe, war alles Nummer 1. Ja, das ist wie so ein What-If, was wäre, wenn Deadpool beim ersten Secret Wars schon dabei gewesen wäre und das dann eben so auf Deadpool-Manier komplett auf die Spitze getrieben wird. Ja, das ist in weiten Teilen, es ist okay, es ist durchwachsen, es ist nicht nur gut, im Gegenteil, es ist also manchmal auch einfach nur platt, weil es einfach ganze Plotpoints und ganze Seiten aus dem ersten Secret Wars praktisch nimmt und einfach nur Deadpool als Chaos-Element dort hineinbringt, ihn also einfach nur so ein paar Sachen kommentieren lässt. Manche Sachen passieren dann einfach. Es gibt noch ein paar sehr verrückte Überraschungen, auch das, auch der Cliffhanger nach der ersten Geschichte ist wahnsinnig. wahnsinnig witzig und unerwartet und ich bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich verrate mal nicht, was es ist. Es ist eine Leseempfehlung für die Leute, die Deadpool bisher verfolgt haben, weil es setzt auf ein paar Heften auf. Also dieses eine Heft aus den 80ern, in Anführungszeichen, was im letzten Deadpool-Run tatsächlich dabei ist, das wird hier nochmal zitiert. Und man sollte auch den Original Secret Wars gelesen haben, weil ansonsten hat man da keinen Spaß dran. Eben bei den Punkten, die hier komplett verschoben worden sind. Es ist eben dadurch, dass es eigentlich eher das erste Secret Wars persifliert als das aktuelle, sehr weit ab vom Schlag. Das ist nichts, was man unbedingt gelesen haben muss, um den aktuellen Event verstehen zu können. Im Grunde genommen kann man es auch auslassen, aber so ein Deadpool-Fan sollte hier auf jeden Fall mal reingucken, ob das was für ihn ist. Das hat ein paar ganz nette Gags. So ein Wort möchte ich noch verlieren, nämlich man weiß jetzt eben tatsächlich auch so ein bisschen, wie es nach Secret Wars weitergehen wird. Marvel hat ja immer behauptet, Secret Wars wäre jetzt das neue Marvel-Universum und dass wir mit diesem neuen Marvel-Universum sehr, sehr lange tatsächlich zu tun haben würden. Und diese Information habe ich dann auch tatsächlich dann so in meine sowieso niemals eintretenden Vorhersagen mit aufgenommen. Tatsächlich wird es wohl so sein, dass Marvel im Oktober, November, irgendwie so auf jeden Fall irgendwann diesen Herbst, nochmal einen Relaunch macht, das ganze Universum praktisch nochmal um 8 Monate nach vorne schiebt. Ja, so, ich meine dieses, was ich noch nicht gelesen habe, weil meine Comic-Lieferung aus Hamburg noch nicht da ist. Das Free Comic Book Day Heft von den Avengers wäre schon eben post Secret Wars. Und ich glaube, dieses Rage of Ultron Graphic Novel wäre meines Wissens nach eben auch schon post Secret Wars. Das weiß ich aber nicht. Und so dieses, ja, das ist jetzt das neue Marvel-Universum, so wird es wohl nicht sein. Sondern es wird einen Relaunch geben. Wahrscheinlich wird man dann am Ende, je nachdem, wie es zustande kommt, wieder zurückgehen in ein, wie auch immer, geartetes 616-Universum oder 616-1610er-Universum, je nachdem. Vielleicht wirklich so ein zusammengefasstes Universum. Einfach um, ja, vielleicht ist Secret Wars in weiten Teilen so wie die Crisis on Infinite Earth am Ende, nämlich da wurde ja auch alles, was man irgendwie gehabt hat, zusammengestaucht auf eine Erde und so wie es aussieht, passiert das jetzt hier bei Marvel auch. Trotzdem hat man gesagt, dass man von Battleworld noch ein paar Sachen zurückbehalten wird, was ich auch ganz spannend finde, weil irgendwie bis Oktober nur eben diesen Event zu haben und danach nie wieder in diese Welt zurückzukehren, fände ich sehr schade. Ich hoffe, dass man regelmäßig dorthin zurückkehren wird, um ein paar Dinge dann tatsächlich dort erzählen zu können. Also ich, wie gesagt, ich finde die Welt sehr spannend und ich bin wirklich hochgespannt, wie sich das alles noch ausspielt. Man könnte das wirklich so als zweite neue Realität anstelle des 1610ers Universum dieses, ja, ich weiß es nicht, in 15 Jahren jetzt auch einfach komplett ausgelutschte und auserzählte ultimative Universum anstelle dessen also tatsächlich jetzt dieses neue Battleworld-Universum behalten mit all seinen kuriosen Charakteren und gesellschaftlichen Mechaniken, die eben in Battleworld dann dabei sind. Ne? Also mir wurde zwischendurch vorgeworfen, ich sei irgendwie gehypt worden von der Marketingabteilung von Marvel und ich sage, nee, ich arbeite hier einfach mit den Informationen, die Marvel mir mitgibt und mehr kann ich halt auch nicht tun. Ne? Und wir wissen halt noch nicht, wie es nach Secret Wars mit den Fantastic Four weitergeht. Wir wissen auch noch nicht, in was für eine Art und Weise dann die X-Men mehr oder weniger in dem neuen Marvel-Universum stattfinden werden. Ich glaube, der Fokus wird dann schon eher auf den Inhumans liegen, weil die hat man jetzt, oder die hat Charles Soule ja jetzt auch wirklich wahnsinnig gut vorbereitet. Ich habe mich dann ja auch bei Charles Soule auch persönlich dann bei Twitter bedankt, einfach weil mir diese Inhuman-Comics so wahnsinnig gut gefallen haben. Und es wäre vielleicht ganz wünschenswert, wenn man da nochmal dieses Universum ein bisschen weiter ausbaut. Vor allem, weil Marvel ja gar nicht mehr so viel Kontrolle über die X-Men hat. Die werden ja also heutzutage viel stärker noch in den Filmen definiert und eben nicht in den Comics. Ja, ich bin gespannt, wie das mit Battleworld tatsächlich weitergeht. Es geht ja demnächst noch weiter mit Secret Wars Journal oder sowas heißt die Serie, glaube ich. Das ist dann auch nochmal eine Anthologieserie. Und dann freue ich mich noch ganz besonders auf MODOK Assassin oder so ähnlich. Das also tatsächlich ein zentrales Heft über MODOK ist und alles mit MODOK ist großartig. Ich kann euch nochmal, ich weiß nicht, ich habe es glaube ich auch schon mal erwähnt, ans Herz legen, das Heft MODOK Rain Delay. Das war so ein halboffizielles Tie-In zu Dark Rain. Da hat MODOK versucht, eben Norman Osborn davon zu überreden, ihm doch auch eine Aufgabe in den Avengers zu geben. Und das Ganze hat damit geendet, dass Osborn MODOK zurück nach Hause in seine Heimatstadt gestickt hat, dass die Fliege nervt. Stirbfliege! Nee. Das ist total verrückt gezeichnet und MODOK ist einfach fantastisch, besonders wenn er dann eben so für einen Lacher ausgespielt wird. Und das passiert hier auch. Also das ist so schräg und so abgedreht in diesem Battleworld-Kapitel. Genau. Gut. Mehr habe ich heute auch nicht zu sagen. Also dafür, dass das eine spontane Sendung gewesen ist, wo sich die Themen einfach gehäuft haben, ist da dieses Mal wieder ordentlich was zusammengekommen. Das wird eine relativ lange Sendung heute. Das macht aber nichts. Irgendwie vor ein paar Tagen muss auch noch die Kinderstunde rausgekommen sein. Da könnt ihr auch nochmal gerne reinhören. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da nochmal ein bisschen Feedback dazu lasst. Vielleicht sogar nochmal ein paar Vorschläge macht, welche Serien wir in der nächsten Sendung besprechen können. Ich weiß noch nicht, wie das mit einer Sommerpause ausgeht. Also Max und ich werden jetzt am kommenden Wochenende werden wir nochmal eine Sondersendung aufnehmen, nämlich zum Thema Multiversity. Das ist jetzt am 30. der Termin, am Samstag, den 30. ist da der Termin. Und da werden wir festlegen, ob wir eine Sommerpause machen oder nicht. Vermutlich wird es aber eine kurze Sommerpause geben von, ich glaube mal so 2 Monaten, und da werde ich die Schlagzahl hier bei Nerd Nerd Nerd auch ein bisschen runterfahren. Also da wird es wahrscheinlich nicht mehr jede Woche eine Sendung geben, sondern eben nur dann, wenn es die Themenlage tatsächlich hergibt. Das sollte aber durch Secret Wars eigentlich so kein Problem sein. Gut, das soll es dann auch für heute endgültig gewesen sein. Also wenn es euch gefallen hat, war mein Name Steffen. Wenn es euch nicht gefallen hat, war das hier die Comic Review. Auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd Nerd Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Stirb, Fliege, stirb!